Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Trickdiebe. Erster Teil. Die Frau, die mir gegenüber saß, hieß Wipf. Sie trug eine lächerlich aussehende Perücke und Kleider, die aussahen, als hätte sie sie aus einem Müllcontainer gefischt. Ich bot ihr einen Kaffee an, doch Frau Wipf gab sich mit einem Glas Leitungswasser zufrieden. Sie trank es leer, ehe sie mir ihr Problem schilderte. Ich bin Trickbetrügern aufgesessen. Die haben ihnen die Haare vom Kopf gestohlen und jetzt müssen sie mit einer billigen Perücke durchs Leben schreiten. Die Perücke und die Kleidung sind zur Tarnung. Ich möchte nicht erkannt werden. Sind Sie in geheimer Mission unterwegs? Mein Sohn ist Polizist. Ich möchte nicht, dass er erfährt, was geschehen ist. Mein Sohn hat mich immer gewarnt vor Trickdieben, die an der Wohnungstüre klingeln. Ich konnte ja nicht ahnen, dass diese junge Frau derart dreist und unverschämt ist. Was genau wurde Ihnen gestohlen? Gestohlen wurde mir nichts. Ich habe der Frau das Geld freiwillig gegeben. Verstehe. Und wie viel? 10.000 Franken. Dafür muss unsereins mehr tun, als an Wohnungstüren klingeln. Ich wurde überrumpelt. Ich schaute mir im Fernsehen gerade eine Seifenoper an und war in einer etwas sentimentalen Stimmung. Es klingelte und ich ging wie in Trance zur Türe. Die junge Frau machte auf mich keinen bedrohlichen Eindruck. Hallo, Frau Wipf. Sie sind Abonnentin der Zeitschrift Esotera. Wie Sie sicherlich wissen, beinhaltet das Abonnement auch eine Ferndiagnose des Mediums Rahel, die exklusiv für unseren Verlag arbeitet. Ich bin gesund. Ich benötige keine Ferndiagnose. Rahel ist darauf spezialisiert, negative Energie aufzuspüren. Dabei ist dir aufgefallen, dass jemand sehr viel negative Energie auf Sie richtet, Frau Wipf. Energie? Wollen Sie etwa behaupten, dass mich jemand mit Stromstößen bedroht? Nein, nein. Die Energie ist viel gefährlicher als banaler Strom. Jemand hat sie mit einem Fluch belegt. Mich? Aber weshalb nur? Rahel kann die Quelle der negativen Energie nicht lokalisieren, aber sie kann die Energie umleiten, sie verpuffen lassen. Und weshalb tut sie das nicht? Weil das nur funktioniert, wenn Sie, Frau Wipf, ebenfalls für positive Energie sorgen, indem Sie zum Beispiel Geld spenden. Aber wem soll ich das Geld spenden? Ich kann das Geld für Sie an verschiedene Hilfsorganisationen einzahlen. Es müsste aber noch in den nächsten Stunden geschehen. Sie sollten die Wohnung nicht verlassen, da Rahel befürchtet, es könnte Ihnen etwas zustoßen. Wie viel Geld haben Sie im Haus? Ich glaube, ich habe den falschen Beruf gewählt. Bereits eine Stunde später dämmerte mir, wie dumm ich mich benommen hatte. Aber die Frau war so überzeugend. Und schließlich liest man immer wieder von solchen Dingen. Ich möchte, dass Sie diese Frau überführen. Es geht mir weniger um das Geld als um meine Ehre. Mir geht es bei meiner Arbeit ehrlich gesagt mehr um das Geld als um die Ehre. Die Frau betrug mich um 10.000 Franken. Wenn Sie sie ausfindig machen und das Geld zurückbringen, gehört die Hälfte Ihnen. Ist das ein Deal, wie man heutzutage sagt? Ich nickte und tippte auf meiner alten Schreibmaschine einen Vertrag. Frau Wipf gab mir eine Beschreibung der Frau und auch ein paar Hefte der seltsamen Zeitschrift. Ich notierte mir die Verlagsadresse und stand Stunden später in einem winzigen Büro. Der Mann, der mich empfing, hieß Götschi. Und er sah aus wie einer dieser Jungunternehmer, die im Fernsehen dauernd über die Banken, die Gewerkschaften und den Staat jammerten. Die großen Verlage sind wie Dinosaurier, unfähig, sich den neuen Gegebenheiten anzupassen. Flexibilität ist das Stichwort. Wenn eine Zeitschrift nicht läuft, nützt es nichts, den Chefredaktor zu feuern. Man macht besser gleich eine andere Zeitschrift. Und wie läuft die Zeitschrift Esotera? Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass die große Esoterikwelle bereits wieder am Abflauen ist. Esoterik ist heute vor allem bei Leuten über 50 ein Thema. Vor ein paar Jahren waren es auch die Jungen. Denen ist das aber zu wenig extrem. Die wird lieber richtig religiös. Sind Sie ein Einmannverlag? Wie ich schon sagte, Flexibilität ist wichtig. Neben Esoterra produziere ich noch 3 weitere Titel. Und wer schreibt all das Zeugs, das in den Zeitschriften steht? Na, wer wohl? Journalisten und Journalistinnen. Ich kaufe die Texte und Fotos bloß ein. Ich glaube nicht an den Mist, der in den Heftchen steht. Aber was soll's? Die Dinger verkaufen sich. Arbeitet ein Medium namens Rachel für Sie? Sind Sie noch bei Trost? Ich mache Zeitschriften und sonst nichts. Gleich erhalte ich einen Fax mit übersetzten Texten aus den USA. Billig einkaufen, toll aufmachen, gut verkaufen. Das sind die Grundpfeiler meines Erfolges. Ich verließ den Verleger und nahm mir vor, keine Zeitschriften mehr zu kaufen. Im Polizeipräsidium blätterte ein Beamter gerade in einem Pornoheft, das er vermutlich aus polizeitaktischen Gründen studieren musste. Ein anderer Beamter versuchte sich an einer Denksportaufgabe. Die Logik ist etwas Verwirrendes, Maloney. Wenn ich zum Beispiel eine Münze werfe und 100-mal hintereinander Kopf kommt, müsste doch die Wahrscheinlichkeit steigen, dass als nächstes Zahl kommt. Das stimmt aber nicht. Theoretisch könnte unendlich lange Kopf kommen und die Wahrscheinlichkeit bleibt immer bei 50%. Das ist wie bei der Verbrechensbekämpfung. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Polizei einen Mörder dingfest macht, bleibt immer gleich niedrig. Was aber wissen Sie über Trickdiebe? Eine Menge, Maloney. Es gibt ganze Banden, die Leute um ihr Erspartes quatschen. Noch immer beliebt ist das Ablenkmanöver. Jemand lenkt ab. Und der Komplize durchsucht unterdessen die Wohnung nach Geld. Funktioniert fast immer, Maloney. Außer bei Leuten wie Ihnen, da findet man nur verschimmelte Brote in den Schubladen. Ich aß unterwegs einen Hamburger und besuchte danach meine Klientin. Sie machte nach wie vor einen rüstigen Eindruck und war mit einem Mann zusammen, der etwas verwirrt aussah. Das ist mein Nachbar, Herr Schmidt. Dieser bedauernswerte Mann ist in Deutschland aufgewachsen und erst vor 20 Jahren zu uns gekommen. Er ist ganz nett, wenn man bedenkt, wo er seine Jugend verbrachte. Es ist etwas Schreckliches geschehen, geradezu grauenhaft. Sehen Sie, er leidet noch immer unter den Eindrücken aus seiner Kindheit. Frau Thürler ist tot, geradezu mausetot. Frau Thürler ist unsere gemeinsame Nachbarin, eine Frau von Welt. Sie stand einst in den Diensten des englischen Königshauses. Jemand hat Frau Thürler getötet. Geradezu bestialisch. Ach, was erzählen Sie da? Ich habe Frau Thürler gestern früh gesehen. Sie war weder krank noch schwächlich. Ganz im Gegenteil. Vielleicht sollten wir uns um die Frau kümmern. Ich wollte ihr Kaffee vorbeibringen. Eine spezielle Marke, die ich geradezu direkt aus Italien beziehe. Die Tür war angelehnt. Frau Thürler lag dahinter. Tot. Das ist schade. Frau Thürler freute sich so auf ihren 70. Geburtstag. Sie wollte uns alle zu Kaffee und Kuchen einladen. Vielleicht ist sie aus lauter Geiz gestorben, um das Geld für Kaffee und Kuchen zu sparen. So etwas dürfen Sie nicht denken, Frau Wipf. Frau Thürler war eine sehr edle, eine geradezu aristokratische Frau. So ein Unsinn. Die Frau war eine eingebildete Ziege. Ich verließ die Wohnung und ging 2 Stockwerke hoch und landete vor der Wohnung von Frau Thürler. Die Tür war noch immer angelehnt und Frau Thürler lag noch immer tot dahinter. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, nichts anfassen. Meine Klientin saß auf dem Sofa und Herr Schmidt in einem Sessel. Ich blieb stehen und erklärte den beiden, was ich in der Wohnung von Frau Thürler angetroffen hatte. Das ist mir auch aufgefallen. Es ist keine Unordnung in der Wohnung. Geradezu aufgeräumt schaut es aus. Es scheint kein Einbruch gewesen zu sein. Vielleicht war es die junge Frau, die ich gesehen habe. Wie sah die junge Frau aus? Mitte 20 vielleicht. Ein eher südländischer Typ mit so halblangen Haaren und einer geradezu ausgeprägten Nase. Das ist sie. Ihre Tochter, Tante oder Putzfrau? Die Beschreibung trifft haargenau auf die Frau zu, die mich betrogen hat. Sie sagt mir nichts von einer ausgeprägten Nase. Das hatte ich vergessen. Aber jetzt, wo es Herr Schmidt betonte, sah ich ihr Gesicht wieder ganz deutlich vor mir. Ach, Sie kennen die Frau? Das ist ja geradezu erstaunlich. Und ob? Sie betrügt ältere Menschen. War Frau Törler auch Abonnentin der Esoterer? Sie las ja, sie verschlang geradezu Hefte, in denen es um Engel und alternative Heilmethoden geht. Da haben wir es. Frau Törler wurde von der Betrügerin ermordet. Ich muss unvorstellbares Glück gehabt haben. Wir werden jetzt anonym die Polizei verständigen. Das ist geradezu in meinem Sinn. Ich bin gesundheitlich angeschlagen und sollte mich nicht dem Stress eines Verhörs aussetzen. Sie verständigen die Polizei, Herr Maloney. Sagen aber nicht, wer Sie sind. So ist uns allen geholfen. Selbstverständlich werde ich Ihre Diskretion gebührend entlöhnen. Sie verschwand in der Küche. Ich hörte Geräusche von Schubladen, die geöffnet wurden, und erblickte wenig später einen schönen Tausender, den mir Frau Wipp feierlich übergab. Herrn Schmidt lief das Wasser im Munde zusammen, als ich das Geld einsteckte. Ich rief von einer Telefonkabine aus bei der Polizei an und stattete dem jungen Verleger erneut einen Besuch ab. Südländisch und eine ausgeprägte Nase, sagten Sie? Die Beschreibung passt auf niemanden, den ich kenne. Die Frau muss Zugang zur Abonnentendatei haben. Das bezweifle ich. Es geht nicht mehr nur um Betrug, Herr Götschi. Es geht jetzt um Mord. Damit habe ich nichts zu tun. Ich produziere bloß Zeitschriften. Daran stirbt niemand. Ich habe mich erkundigt. Gegen Ihren Verlag laufen mehrere Betreibungen. Na und? Das ist doch ganz normal. Der Start ist immer harzig. Ich warte darauf, bis einer meiner Titel einschlägt und ich ihn an einen großen Verlag verkaufen kann. Bis dahin muss ich mehrere Durstschrecken überwinden. Und immer wieder kurzfristig zu Geld kommen. Ich habe mit diesen Betrügereien nichts zu tun. Das erkläre ich auch unter Eid, wenn es sein muss. Es musste vorerst nicht sein. Meine Klientin rief mich an und sagte mir, dass sie eine Zeugin ausfindig gemacht hätte. Eine Frau, die angeblich während mehrerer Wochen das Haus, in dem Frau Wipp wohnte, fotografiert hatte. Ich wunderte mich ein wenig darüber, weshalb jemand wochenlang Häuser fotografiert, traf mich aber trotzdem mit der seltsamen Fotografin. Ja, ich fotografiere Häuser. Systematisch. Begonnen habe ich mit kleineren Mehrfamilienhäusern, jetzt bin ich schon bei einem Hochhaus angelangt. Das geht aber nur mit einem Assistenten. Und weshalb knipsen Sie die Häuser? Ich mache eine groß angelegte Studie über das Öffnen und Schließen von Fenstern. Klingt ungemein spannend und wichtig für die Menschheit. Meine Arbeit wird wie eine Bombe einschlagen. Ich werde nämlich nachweisen, dass Häuser wie lebende Organismen funktionieren. Sie essen Ihre Bewohner? Nein, aber sie benötigen Luft zum Atmen. Sehen Sie dieses Haus? Es hat schätzungsweise 200 Fenster. Ich habe herausgefunden, dass sich die Fenster mit einer gewissen Systematik öffnen und schließen. Also Sie können sich das etwa so vorstellen. Wenn jemand sein Fenster nie öffnet, zwingt das Haus jemand anderen, es dafür umso regelmäßiger zu tun. Dann bin ich schuld, dass mein Nachbar ständig das Fenster öffnen muss. Das kann durchaus so sein. Häuser und Menschen haben ein kollektives Bedürfnis nach Frischluft. Mit meiner Fotoserie kann ich das beweisen. Sie knipsen ein Haus im Minutentakt. Bei kleineren Häusern genügt das. Bei größeren muss ich mit mehreren Fotoapparaten arbeiten. Und das Haus an der Moosackerstraße haben Sie wochenlang geknipst? Ja. Mit überwältigendem Ergebnis. Die Systematik ist verblüffend. Kann man auf den Fotos auch die Eingangstüre sehen? Aber sicher. Doch die ist nicht interessant. Die öffnet und schließt sich nicht von alleine. Also ich meine, das Haus zwingt niemanden, es zu verlassen. Das Haus zwingt die Leute nur, ab und zu das Fenster zu öffnen. Ich bat Frau Halter, mir Einblick in ihr Fotoalbum zu gewähren. Wir trafen uns am Abend in ihrer Wohnung und sie zeigte auf einen meterhohen Stapel Abzüge, die alle das gleiche Haus zeigten. Ich habe jene Fotos herausgesucht, die interessant für Sie sind. Eine junge, dunkelhaarige Frau ist nur auf etwa einem Dutzend Abzüge zu sehen. Und auf welche Bilder trifft die Beschreibung zu? Ja, eigentlich nur auf dieses hier. Leider sind die Menschen nur schlecht zu erkennen, aber das könnte die Frau sein, oder? Allerdings. Und der Mann, der sie begleitet, kommt mir ebenfalls bekannt vor. Tatsächlich? Das ist aber aufregend. Habe ich jetzt ein Verbrechen gelöst? Och, das wäre natürlich toll. Zuerst beweise ich, dass Häuser atmen und dann löse ich noch ein Verbrechen. Ich bin ein Genie. Man muss mich für den Nobelpreis vorschlagen. Ich blieb noch eine Weile und ließ mir von Frau Halter eine Menge geöffneter Fenster zeigen. Es war früher Morgen, als ich mein Büro betrat und das Foto auf meinen Schreibtisch legte. Auf dem Bild war eine südländisch wirkende Frau mit ausgeprägter Nase zu sehen und neben ihr ein junger Mann, der dem Verleger Götschi verblüffend glich. Ich ließ das Foto, das den Verleger mit der mutmaßlichen Betrügerin zeigte, auf Posterformat vergrößern und klebte das Poster an die Tür des Verlages. Als Götschi sich erblickte, wurde er bleich und geständig. Ich kenne die Frau. Sie heißt Helen Heer und hat für mich gearbeitet. Als Betrügerin, die den Abonnenten ihrer Zeitschrift einen Schreck einjagte? Nein, sie war das, was man in Deutschland einen Drücker nennt. Sie hat Zeitschriftenabonnemente verkauft, drückte sich von Klingel zu Klingel. Ich hatte eine Affäre mit ihr, die sie jedoch beendete. Ich beendete dafür ihren Anstellungsvertrag. Frau Heer wusste natürlich, wer die Zeitschrift Esotera abonniert hatte. Deshalb war es für sie ein leichtes, sich die richtigen Opfer auszusuchen. Sie hat nicht die Esotera verkauft, sondern das Tantra-Magazin. Aber wahrscheinlich hatte sich die Abo-Kartei kopiert. Und Sie wussten nichts davon, dass Frau Heer sich neue Einnahmequellen sicherte? Als sie mir von den Betrügereien erzählten und mir eine Beschreibung der Frau gaben, wusste ich natürlich sofort, dass es sich um Helen handelt. Ich habe sie angerufen und ihr gesagt, dass sie mit dem Quatsch aufhören soll. Doch sie hörte nicht auf, sondern ging noch einen Schritt weiter und tötete eine alte Dame. Das kann ich einfach nicht glauben. So skrupellos ist Helen nicht. Es muss ein Unfall gewesen sein. Vielleicht wurde die Frau ausfällig und Helen wehrte sich. Er gab mir resigniert die Adresse seiner ehemaligen Geliebten. Sie wohnte in einem Haus, das in kleine Zellen unterteilt war, die man großzügig Apartment nannte. Ihre Wohnung war dunkel und lärmig. Ich habe nichts gelernt, ich war verzweifelt und ohne Job. Da kam mir die Idee mit dem Fluch. Es hat ja auch wunderbar geklappt bei dieser Frau Wipf. Ihr Pech war aber, dass Frau Türler nicht zahlen wollte. Weshalb haben Sie die Frau umgebracht? Damit habe ich nichts zu tun. Ich wollte zwar zuerst Frau Türler hereinlegen, aber als ich bei ihr war, klingelte es an der Tür und Frau Türler schmiss mich raus, ehe ich etwas von dem Fluch erzählen konnte. Ein Mann stand vor der Tür, wahrscheinlich ihr Lover. Das war vor 2 Wochen. Danach war ich nie mehr bei Frau Türler. Und der Mann benahm sich wie der Geliebte von Frau Türler. Aber ja doch. Die beiden stritten sich aber schon bald. Ich lauschte ein wenig an der Tür. Das kannst du nicht von mir verlangen, Elisabeth. Das ist geradezu Erpressung. Oh, Erpressung. Bist du noch bei Trost? Ich habe dir das Geld als Darlehen gegeben und jetzt möchte ich die Hälfte davon zurück. Das ist vertraglich so abgemacht. Aber das geht jetzt nicht. Ich befinde mich finanziell in einer schwierigen, einer geradezu prekären Lage. Du hast mich ausgenutzt und du schläfst nur noch einmal in der Woche mit mir. Bevor ich dir das Geld gab, da kamst du fast jede Nacht zu mir. Ich muss doch arbeiten, meine Kräfte einteilen. Es ist doch geradezu unmöglich, geschäftlich und sexuell erfolgreich zu sein. Soll ich dein Geld etwa für diese neue Potenzpille ausgeben? Och, ich erwarte ja keine Höchstleistungen. In unserem Alter zählen andere Dinge. Du aber wendest dich von mir ab. Vermutlich suchst du nach einer neuen Geldquelle. Das ist gemein. Das weißt du ganz genau. Ich bin geradezu erschüttert über deine Unterstellungen. Mehr bekam ich leider nicht mit. Das genügt. Ich würde sagen, es ist geradezu aufschlussreich. Glauben Sie mir jetzt, dass ich nichts mit dem Tod der Frau zu tun habe? Haben Sie das Geld noch, das Sie Frau Wipf abgenommen haben? Nicht mehr alles, aber mehr als die Hälfte, etwa 7.000. Geben Sie mir das Geld und ich vergesse, wer Sie sind und was Sie taten. Arbeitslosengeld kriege ich keines. Da bleibt mir nur der Weg zur Fürsorge. Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass ich nicht rückfällig werde, früher oder später. Ich sag dir, dass wir früher oder später alle tot seien, was sie stirnrunzelnd zur Kenntnis nahm. Sie reichte mir die 7.000er und ich steckte alles brav in mein Jackett. Im Polizeipräsidium erkundigte ich mich nach den neuesten Ermittlungsergebnissen. Maloney! Dank den neuesten Technologien können wir heute so gut wie alles analysieren. Irgendwann wird es möglich sein, genau zu bestimmen, was jemand vor 25 Jahren frühstückte, weil das irgendwo im Körper eine winzig kleine Spur hinterließ. Ich habe gelesen, dass mein Körper zum Beispiel ein eigenes Gedächtnis hat. Zum Beispiel für die Schmerzen. Wenn Sie als Kind auf den Kopf fielen, kann das später immer wieder zu Kopfschmerzen führen, wenn sich Ihr Körper an den Schmerz von früher erinnert. Vielleicht sitzt das Gedächtnis der Polizisten irgendwo in der Hose. Und Sie erinnern sich nur noch daran, wann und wo Sie Ihre Dienstjahre abgesessen haben. Unser Labor hat am Körper von Frau Türler Hautpartikel gefunden, die von einem Mann stammen. Vermutlich um die 60 Jahre alt, Fußballfan, Vegetarier mit billig gefertigten dritten Zähnen aus Ungarn. Der Mann hat wahrscheinlich vor 3 Jahren ein Konzert der Wildecker Herzbuben besucht. Seltsam ist aber, dass der Mann laut Computer bloß eine Lebenserwartung von 38 Jahren und 3 Monaten hat. Und das steht alles in seinen Hautpartikeln. Unser neuer Computer heißt Hansi. Es ist ein Prototyp, der anhand winzigster Partikel ganze Lebensläufe ausspuckt. Leider ist er nicht immer sehr präzise. Als wir ihn mit einem meiner Haare fütterten, spuckte er ein 3-seitiges Dokument aus, das besagte, dass ich eine 47-jährige Hausfrau aus Niederösterreich bin. Vielleicht sollten Sie uns auch ein paar Hautpartikel zur Verfügung stellen, Maloney. Ich machte mich aus dem Staub, ehe er mir an die Haut gehen konnte. Als ich meine Klientin aufsuchte, war sie nicht allein, was mich nicht erstaunte. Herr Schmidt lächelte glücklich neben Frau Wipf auf dem Sofa. Und seine Augen fixierten gierig die Tausender, die ich, Frau Wipf, zurückbrachte. Die Hälfte gehört Ihnen, Maloney. Damit ist die Geschichte für mich erledigt. Ich bestehe nicht darauf, dass die Frau gerichtlich belangt wird. Weil Ihr Sohn sonst Wind davon kriegen könnte. Ach, mein Sohn wird sich sowieso über seine alte Mutter ereifern, wenn ich ihm erzähle, dass ich noch einmal heiraten werde. Das ist geradezu erstaunlich. Sie sagen es geradezu. Wir sind uns in diesen Tagen und Stunden der Aufregung näher gekommen. Es war geradezu die Erregung, die der Aufregung folgte. Ich bitte dich, Herr Maloney interessiert sich nicht für 2 alte Turteltauben, wie wir es sind. Und ob er das tut, vor allem wenn die eine Taube etwas unter ihrem Gefieder verbirgt. Sie reden geradezu in Rätsel. Sie waren mit Frau Türler befreundet, Herr Schmidt. Befreundet? Es ist geradezu übertrieben. Sie borgte Ihnen Geld. Viel Geld. Woher wissen Sie das? Das ist geradezu unverschämt. Eine Unterstellung geradezu. Du hast dir Geld von dieser Ziege geliehen. Er hat mit Frau Türler geschlafen. Eine unwürdige Vorstellung ist das. Und er hat Frau Türler ermordet. Das kann ich zwar gut verstehen, aber nicht gutheißen. Ich löse deshalb unsere Verlobung auf. Das geht doch nicht. Maloney spielt doch nur mit uns. Das ist geradezu infam. Die Polizei verfügt über Hautpartikel des Mörders. Wetten, dass diese mit ihrer Haut übereinstimmen. Du hast deine Haut hoffentlich teuer verkauft. Es war ein Fehler von Anfang an. Ich war geradezu geblendet von ihrem Geld. Du hast es schamlos ausgenutzt, dass mich diese junge Frau hereingelegt hat. Du wolltest ihr diesen Mord anhängen. Das ist die Höhe. Geradezu? Geradezu. Sie sagen es. Herr Schmidt ließ sich wenig später ohne Handschellen abführen. Frau Wipf nahm es mir trotz allem übel, dass ich ihr das kurze Liebesglück zerstört hatte. Ich fuhr zurück in mein Büro, trank einen Whisky und legte mich geradezu unter meinen Schreibtisch. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Trickdiebe, 3. und letzter Teil.